Ungeachtet seiner Mahnung an Quasimodo, Frollo selbst hörte nicht auf, an sie zu denken. Er begann, durch die Straßen von Paris zu wandern, Nacht für Nacht. Außerstande zurückzukehren, allein in seine kalte, dunkle Stube. Er wusste eigentlich nicht, was er zu finden hoffte. Aber er konnte nicht aufhören zu suchen. Er bildete sich ein, sie überall zu sehen. Quando virtù jas, taimol pia. Dann, eines Nachts, als er durch eine unbekannte Gasse ging, verschlug es ihn in das verrufenste Viertel der Stadt. Vorbei an Liebespaaren, die sich im Dunkeln umarmten. Da hörte er den Klang gedämpfter Musik und Gelächter. Das kam aus dem Innern einer Taverne namens La Fontaine. Soldaten sind hier nicht willkommen. Keine Sorge, ich will nur etwas Spaß und Freude. Und mein junger Freund Frederik hier will dasselbe. Oh, wenn das so ist, lässt sich da bestimmt was machen. Genau gesagt suche ich jemand Bestimmten. Komischerweise überrascht mich das nicht. Ich fürchte nur, sie ist schon vergeben. Wirklich, Clopin? Mich vergibt niemand. Ich will dich nur schützen. Ich kann mich selbst schützen. Du verlierst leicht Freunde, scheint mir. Das ist wohl meine Art. Zu dumm. Das macht es ziemlich schwierig, dich zu finden. Und das enttäuscht dich? Überrascht dich das? Ehrlich gesagt, ja. Mich auch. Also gut, jetzt hast du mich gefunden. Was soll das jetzt werden? Ich hab dich gewarnt. Ich bin nicht so brav, wie alle glauben. In der finsteren Nacht. Schamlos, frech und widerlich, abscheulich anzusehen. Und im frostigen Winter. Es wird mir schlecht, wenn ich das anschau, doch ich kann nicht gehen. Du hältst mich warm bis zum Morgen. Also, das war sehr schön. Für dich auch? Ich muss gehen. Warum? Du bist nicht der Einzige, der Geld verdienen muss. Wo kann ich dich finden? In der finsteren Nacht und im frostigen Wind.